Maria. Nachdem Charlotte ausgezogen war, war eins klar für mich. Ich wollte erst mal allein leben. Und obwohl ich inzwischen wieder eine neue Freundin habe, hat jeder seine eigene Wohnung. Und das ist gut so. Aber mit Maria, das geht. Maria und ich, wir leben seit 6 Monaten zusammen. Zuerst sollte es nur vorübergehend sein, aber inzwischen denke ich, dass sie bleiben wird. Ich glaube, sie fühlt sich wohl hier bei mir, mit mir, genauso wie ich mich mit ihr. Weil wir beide unabhängig und selbstständig sind, stören wir uns nicht allzu sehr. Jeder geht seine eigenen Wege. Wir sehen uns nicht einmal besonders oft, nur abends. Obwohl sie im Grunde sehr häuslich ist. Es liegt eher an mir, denn ich gehe morgens früh aus dem Haus und komme oft erst spät am Abend zurück. Das bringt meine Arbeit als Anwalt mit sich, und am Wochenende bin ich meistens unterwegs. Das Zusammenleben ist relativ problemlos. Wenn ich morgens ins Bad gehe, ist sie schon fertig mit ihrer Morgentoilette. Sie ist Frühaufsteherin. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was sie den ganzen Tag so macht. Ich glaube, bei schönem Wetter liegt sie oft einen großen Teil des Tages auf der Terrasse und sonnt sich. Von der Sonne kann sie gar nicht genug bekommen. Kein Wunder auch nach diesem langen Winter. Wenn ich abends nach Hause komme, sitzt sie meistens im Wohnzimmer im Sessel. Auch wenn es ab und zu später wird, sie zeigt es zwar nicht direkt, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass sie schon auf mich gewartet hat. Sie sieht mich dann so komisch an und ich meine, einen unausgesprochenen Vorwurf in ihrem Blick zu erkennen. Aber ich bin mir nicht sicher, es ist nur ein Gefühl und es macht mir kein schlechtes Gewissen. Und es war ja auch von Anfang an klar, dass ich nicht allzu viel Zeit für sie haben würde. Der Abend ist dann aber meistens sehr harmonisch. Oft lasse ich mich nach einem anstrengenden Tag einfach aufs Sofa fallen und zappe von einem Programm ins andere. Sie ist sehr verständnisvoll und protestiert nicht, sondern setzt sich einfach neben mich und leistet mir Gesellschaft. Problematisch wird es höchstens mal, wenn ich einige Tage verreist bin oder das Wochenende bei Luise verbringe. Nach meiner Rückkehr ignoriert sie mich eine Weile und erst nach einer ganzen Zeit ist die alte Vertrautheit zwischen uns wieder da. Im Grunde weiß ich sehr wenig von ihr. Ich habe allerdings irgendwie den Verdacht, dass sie noch ein anderes Leben führt, eins, von dem ich nichts weiß. Vielleicht will ich auch gar nichts davon wissen. Sie verlässt manchmal nachts heimlich das Haus. Ich höre es im Halbschlaf. Sie ist dabei sehr diskret und kommt erst frühmorgens zurück, genauso diskret, leise, um mich nicht zu wecken. Ich sage nichts dazu. Sie ist mir keine Erklärung schuldig. Wenn ich mir aber vorstelle, dass sie eines Tages gehen würde, denke ich doch, ich würde sie wahrscheinlich vermissen. Ich habe mich an sie gewöhnt. Und wenn ich sie dann nachts höre, wie sie leise durch die Katzentür nach draußen schleicht, dann bin ich immer froh, wenn sie morgens wieder da ist.